Macht bitte jeder mal was rein. Ich grüße euch zu der x-ten Polgefunde, die wir haben. Es gibt heute eine kleine Änderung. Die werden wir dann gleich sehen. Sie beginnt heute um 20.01 Uhr für den Protokollanten oder für die Protokollanten, wer es auch immer macht. Alle Moderation mache ich. Aufzeichnungen sehe ich, macht Bauer Jupp und Heinerle. Wir haben auf der Bundesebene habe ich mir überlegt, und der Bernd auch sicherlich, wird er mir zustimmen, dass wir ab heute eine Änderung machen. Dass wir uns nicht nur mit uns selber beschäftigen, sondern auch mit den anderen Parteien. Ich habe die 5, 6 Parteien, die relativ wichtig sind, aus meiner Sicht reingebracht. Als erstes fange ich aber mal erstmal an, was wir gemacht haben. Das war die BUFO-Klausur. Da waren wir am Wochenende. In Karlsruhe waren wir, also war ich, FSA Frankfurt, da habe ich das Video eingepostet. In Berlin war ich in diversen Besuchen. Ich habe erstmal die TIP-Veranstaltung vom Kulturrat Deutschland besucht. Da war auch der Bruno. Dann war ich in einer Crew-Treffen in Neukölln. Verzeiht mir, liebe Berliner, ich habe den Namen der Crew vergessen. Da war ich im Abgeordnetenbüro von Simon. Dann habe ich die Bundesgeschäftsstelle anderen besucht. Ich habe diverse Mumbles und darauf habe ich auch Sachen noch erledigt. Anstehendes. Was wichtig ist aus meiner Sicht für den Samstag, außer der Rheinland-Pfälzer Landesparteitag, ist der D6-Komplettspaziergang. Montag bin ich in Wiesbaden. Da ist eine SPD-Parteitag und da wollen wir VDS-Flyer verteilen. Dienstag bin ich in Würzburg. Da werde ich mich mit einer Brauerei treffen bezüglich dem BPT. Donnerstag, Freitag werde ich in Berlin sein, da ist der Ausschuss. Und ab Freitag fahre ich nach dem Ausschuss, wenn der öffentlich sein sollte, zur Bundesmarina nach Kassel. Das sind so die Termine, die ich momentan im Kopf habe. Sicherlich kommen ein, zwei Sachen noch dazu. Was wichtig ist, dass wir dann halt Punkt für Punkt gehen. Die Grünen, die versuchen sich momentan ganz, ganz stark im Datenschutz, im BND und in unserem Belangen wirklich zu profilieren. Kriegen das eigentlich auch ganz gut hin. Wir müssen da aus meiner Sicht extrem aufpassen. Was mir aufgefallen ist, Freifunk, versuchen die sich auch zu profilieren. Jetzt erst seit ein, zwei Wochen von Notz und zwei, drei andere haben es versucht über Facebook und über andere, dass sie dieses Thema kapern. Bitte darauf achten, dass wir uns verstärkt profilieren. Gerade die Landesverbände haben die Chance, darüber was zu machen. Wir machen über die Bundesseite schon was. Das wäre schön, wenn die Landesverbände, die da sehr stark sind, auch darüber was machen. Ansonsten, hat irgendjemand was zu den Grünen noch? Der möge jetzt sprechen. Nicht? Okay. Zu den Linken. Sie versuchen uns im Bereich Telefonlisten zu kapern. Sind ganz stark in den Refugis. Aber gut, das ist ihr Thema. Und hier steht ein Linke wollen Öfi Flatrate in Berlin. Das haben die wohl beschlossen. Also das ist wahrscheinlich so ein Gegenkontor zu uns. Aus meiner Sicht kann ich dazu nicht viel sagen. Vielleicht derjenige, der es eingetragen hat. Okay. Mag jemand noch was zu den Linken sagen? Okay. SPD. Es gibt zu VDS auf jeden Fall diverse Landesverbände, die sich dagegen sträuben, das zu beschließen. Auch wenn die Bundesspitze da was anderes sagt, es ist Fakt anders. TTIP regt sich auch Widerstand auf. Was der Bundesvorstand der SPD möchte und was die Basis möchte, ist was anderes. Um das zu stärken, versuchen einige Landesverbände, einige KVs, Flyer zu verteilen, wenn es zum Beispiel ein BPT, LPT oder ein Regionalkonferenzen von denen, tauchen wir immer auf und verteilen die Informationsblätter zu VDS. Hat in Nordhessen super geklappt, habe ich in anderen Landesverbänden auch gesehen. Wir haben, der Sascha Brandhoff hat da was programmiert bezüglich dass die Bundestagsabgeordneten von der SPD informiert werden oder von ihren Wahlkampfbezirken auch das irgendwie versuchen zu stärken. Das war zu SPD. Gibt es noch irgendjemand, der was zur SPD sagen möchte? Ich kann das zu den Linken. Kann man mich jetzt hören? Man kann dich hören, ja, bitte sag was. Danke. Ich habe eben leider gedrückt und gedrückt, ich war stumm gestellt. Bei den Linken, ich hatte das eingetragen. Ganz einfach nur, die Linke schlägt vor, dass alle Berliner 30 € im Monat für eine Flatrate im öffentlichen Nahverkehr zahlen. Und zwar, ob sie ihn nutzen oder nicht. Das waren ja auch unsere Punkte. Deswegen hatte ich das eingetragen. Sagt jetzt keiner was? Man kann dich hören. Sag was. Ich dachte, du willst noch was sagen. Nee, ich habe doch schon gesagt, das hat schon, Christoph. Sorry. Dann kommen wir zur CDU. Nee, Blödsinn. FDP. Auch interessant, die FDP versucht, Cannabis ja zu legalisieren. Das heißt, sie haben versuchen, über die Schiene der Legalisierung von Cannabis an die jungen Wähler zu kommen und vermarkten das relativ geschickt. Auch da sollten wir aufpassen. Auch das ist ein Thema, was aus meiner Sicht auch uns gehören könnte. Aber wie ihr alle seht, sind alle anderen Parteien mittlerweile nicht gerade innovativ. Ich finde es positiv, dass sie uns übernehmen. Allerdings sollten wir bitte sehr auch darauf achten, genau auf diese Themen dann auch einzugehen. Das heißt, uns zu profilieren und uns zu stärken, uns die Themen nicht wegnehmen zu lassen von teilweise, die wir jahrelang gespielt haben. Gibt es zur FDP sonst noch was zu sagen? Hört man mich überhaupt? Ja. Okay. CDU, ja, da fiel mir irgendwo hier vieles nicht, also nicht einfach. Ja, Merkel hat das BND-Gate einwandfrei überstanden. Auch da würde ich euch bitten, eventuellerweise über alle Kanäle drauf loszuschießen. Es kann nicht sein, dass sie als Verantwortliche vom BND mit ihrem Bundeskanzleramt noch nicht mal eine vernünftige Aussage tätigt, sondern einfach nur die Ruhe bewahrt. Das funktioniert nicht. Also das kann nicht sein. Die TTIP verstärkt sie immer noch mit der Option, dass sie sagt, das würde angeblich mehrere 100.000 Arbeitsplätze geben. Ist es aber erwiesen, dass da nichts kommen wird. Wenn wir das Freihandelsabkommen in Nordamerika zwischen USA und Mexiko sehen, ist eher das Gegenteil passiert. Also das ist auch so eine Blase, auch da bitte drauf eingehen. Und VDS, ja gut, VDS versuchen die halt mit Terrorgefahr zu machen und das ist aus meiner Sicht der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Aber sie versuchen auch den BND zu stärken mit der Terrorgefahr. Also Terrorgefahr ist das die Angstmacherei vor dem Herrn und das versucht die CDU und irgendwie ist sie damit erfolgreich und ich persönlich verstehe es nicht. Gibt es zur CDU noch was zu sagen von irgendjemand? Vielleicht zum vorhergehenden Thema Cannabis und so weiter, weil die CDU hat ja zusammen mit dem Wirtschaftspolitischen von den Grünen neulich da eine Initiative im Bundestag gestartet. Ja, sag was. Mach, klar, Bernd. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also da sind momentan nicht nur die FDP an dem Thema dran, sondern auch die CDU, die Grünen und vermutlich ein paar andere. Okay. Zur CSU habe ich halt die Mautgeschichte, dass sie versuchen, das auf die europäische Ebene zu schieben. Das ist der Punkt, der mir eingefallen ist. Eventuellerweise da was eintragen. Vielleicht gibt es auch bei CSU, da würde ich aber wahrscheinlich den Bayern irgendwie darum bitten, da was einzutragen. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, wie die Demonstranten auf dem G7 versucht haben, ja, im Endeffekt nicht hinkommen zu lassen. Also die haben das ganz geschickt gemacht in Bayern. Fand ich persönlich nicht so dolle. Aber gut, ist halt so. Gibt es zu CSU noch was zu sagen? Gut. Was es noch von meiner Seite gibt, ich habe ja heute viel über Twitter gehört, dass die Umfragewerte hätten wir erstmal intern machen müssen. Ja, hätten wir vielleicht machen müssen. Wir haben das aber gestern, glaube ich, der Seko hat das gestern in der Bufo-Sprechstunde irgendwo erwähnt. Und da war, glaube ich, keine Reaktion oder kaum einer hat irgendwas dazu gesagt, so dass es aus seiner und zumindest aus meiner Sicht so war, das ist alles okay. Ich bin ein bisschen verwundert, dass dann über gerade in der Öffentlichkeit dann wieder die Kritik aufkommt. Ich glaube, ein einziger hat mich persönlich dann in den Menschen genommen, der mich gefragt hat, das war der, wer auch immer. Auf jeden Fall, wenn ihr was habt, Kritikpunkte, irgendwas in der Richtung, sagt es bitte direkt und nicht mit der Menschen-Bufo. Oder mit irgendwas. Wenn ihr ein Problem habt, irgendetwas einfach sagen. Also wir stehen Montag, Dienstag etc. meistens da und dann einfach bitte sagen. Wir haben uns, also ich persönlich habe mir dabei überhaupt nichts gedacht, dass wir sagen, wir machen die PM als erstes, dann geht's an den Flaschenpostblock und dann kommt's an die Mitglieder. Das war für mich kein Problem. Aber scheinbar gab es einige, die damit ein Problem hatten. Wäre schön, wenn man es einfach direkt sagt. Also ich habe meinen E-Mail-Account heute den ganzen Tag, beide, die ich habe, nachgeguckt, es kam keine einzige E-Mail und auch über ein Vorstandsportal kam bei mir nichts an. Also wenn ihr sowas habt, bitte direkt. Telefonnummer steht bei mir, Wiki-Profil, man kann mich anrufen oder Seko oder was weiß ich will. Ja, danke. Um was geht's überhaupt? Die Mitgliederbefragung, die wir getätigt haben, wo über 4000 Leute mitgemacht haben, die aus meiner Sicht ein relativ großer Erfolg war, wo wir aber als erstes eine PM rausgeschickt haben und dann wollten wir einen Blog machen und demnächst wird das jetzt auch an die Mitglieder rausgeschickt, was genau das Ergebnis war. Und die Abfolge. Okay. Und einige Leute fanden das nicht so toll, dass wir es in dieser Reihenfolge gemacht haben und ich hätte mir gewünscht, dass man uns das persönlich sagt. Na gut, dann gehen wir mal weiter zu Baden-Württemberg. Er möge bitte was vortragen, weil ich habe, soweit ich mitbekommen habe, Baden-Württemberg war relativ erfolgreich in den letzten Wochen. Christoph, ich hätte noch eine kleine Sache auf Bundesebene, die alle Landesverbände mit dem Shop gehabt von der Öffentlichkeitsarbeit und Team Polgefähr ein wenig und dann fragt, wie wir das optimieren können, den Shop besser auch in die Kampagnen einzubringen. Da kamen halt ein paar Bitten auf können wir uns dann halt in der Polgefähr-Runde überlegen, wie wir davon vielleicht Dinge umsetzen können. Also einmal war eine Bitte, dass die Flyer aus der Bundestagswahl auf den neuesten Stand gebracht werden. Das wäre vielleicht direkt, was Themenbeauftragte in Zusammenarbeit mit der Koordinatorenkonferenz und den AGs in Angriff nehmen können, wo Team Polgef vielleicht ein wenig als Koordinator und Vermittler agieren kann. Dann auch bitte an jedwede Gliederung, also nicht nur die Landesverbände, sondern auch kleinere Gliederungen können sich im Piratenshop einen Account anlegen und bekommen dann Zugriff auf zusätzliche Angebote, die sonst im Shop nicht sichtbar sind. Also zum Beispiel Sachen, die ihr für Landesparteitage, für Kreisparteitage braucht, Urnen und solche Dinge, Stimmkarten, die könnt ihr dort dann auch bestellen. Wenn ihr Kampagnen macht in euren Landesverbänden, dann wäre es ganz, ganz, ganz, ganz toll, wenn ihr diese Kampagnen auch über den Shop abwickelt. Der Shop probiert euch dann so gut wie möglich den Preis zu machen, weil es nämlich dazu führt, je mehr wir darüber an Volumen machen, führt am Ende vom Jahr dazu, dass wir insgesamt weniger zahlen. Also je mehr wir darüber machen, haben wir die Chance, insgesamt einen Preisrückgang zu bekommen und was dann an euch direkt über diese Gliederungsaccounts an den speziellen Sachen verteilt wird, da ist auch, soweit ich weiß, so gut wie kein Gewinn drauf. Daher die Bitte da, den Shop mit einzubeziehen, gegebenenfalls auch die SG-Gestaltung, dass man dann die Sachen auch leicht reproduzieren kann. Also zum Beispiel, wenn bei euch eine Kampagne in eine Richtung vorbereitet wurde, ihr habt da Flyer gemacht, habt da vielleicht eine Fahne designt oder sonstige Sachen, wenn die dann im Shop liegen, dann können noch alle anderen Landesverbände das einfach bestellen und die Kampagne vielleicht bei sich auch erfolgreich durchführen. So, Druckaufträge auch bitte, also wenn ihr so Flyer bestellt, gerne oder Wahlplakate, gerne über den Shop, damit auch die Strukturen wachsen und kräftiger werden. Außerdem wird es schon mal die Vorabinformationen auch an euch Polgefs, ich weiß nicht, inwiefern ihr schon von euren Schatzmeistern informiert worden seid, die Möglichkeit geben für Landesverbände, sich stärker im Shop zu engagieren, eigene Produkte dort anzubieten. Da ist einiges in der Vorbereitung. Und schon mal an euch als Vorabinformation, dass ihr da in Zukunft noch weitere tolle Dinge tun könnt. Aber bitte auch auf jetzt die schon vorhandenen Angebote zurückgreifen. Das war's. Dankeschön fürs Zuhören. Jetzt, wo du gerade über den P-Shop gesprochen hast, Daniel, fällt mir gerade ein, ich hätte den alle V's, wenn ihr Lust habt, bitte ich euch ganz dringend, den P-Shop zu verlinken auf eure HP. Damit dort auch wesentlich mehr Umsatz generiert wird. Ja? Ist eine Bitte. Wäre gigantisch. Ich habe es den Gordon versprochen. Das letztes Mal nicht gemacht. Wäre super, super toll, wenn ihr das machen würdet. Also es wäre schon toll. Mag das irgendjemand hier eintragen? Ab 125 mit dem P-Shop, bitte? Danke. So, gibt es noch auf der Bundesebene noch einen Wunsch, was ihr habt. Leute, ihr könnt mich fragen, wirklich. Also ich nehme mir die Zeit. Ich sehe, Carsten ist auch hier im Channel. Also wenn ihr Fragen habt, bitte jetzt. Ich beantworte keine mehr. Ja. Oh, bitte, Flo. Ist eigentlich keine Frage, sondern wo du gerade Bundesebene sagst und ich eben noch Pfeifung gehört habe, sorry, das ist etwas spät, wo ich hier die ganzen Polgers anwesend habe. Wir haben ja diesen, ich sag mal, Freifunk-Freitag so versucht einzuführen, so einen kleinen, wo wir an einem Freitag einen Beitrag zum Freifunk bringen, beziehungsweise freie Netze bringen möchten, auf der Bundeswebseite. Und wenn ihr da Projekte in eurem Landesverband habt oder von welchen wisst, in euren Untergliederungen oder so, bitte schreibt uns dann einen Beitrag dazu. Das ist eben insbesondere vor dem Hintergrund, dass uns die Grünen und auch teilweise die FDP das Thema abspenstig machen wollen. Recht wichtig, dass wir da am Ball bleiben und dass wir vor allen Dingen die gute Arbeit, die viele Piraten vor Ort da tun, auch entsprechend auf der Bundesseite kommunizieren. Deswegen meine Bitte an euch, auch noch hier nochmal, seht zu, dass, wenn ihr da was habt, dass ihr uns das, dass ihr das aufschreibt, dass ihr das einen kleinen Beitrag zu verfasst und uns dann schickt. Danke. Ja, was der Flo gesagt hat, ist genau das Gleiche. Es ist für mich extrem müßig, für Flo und für die ganzen anderen Leute ungefähr zu wissen, was jegwicklicher LV oder gar KV für Sachen macht. Wenn ihr die Informationen irgendwo hinschickt, wäre es super gigantisch, wenn ihr es an Vorstand oder an SG Öffentlichkeitsarbeit oder wo auch immer es hinschicken wollt. Da unten stehen die Adressen nochmal. Schickt uns Informationen. Es kostet uns alle ungemein viel Zeit, rauszufinden, wo irgendwas wo ist. Also es ist, also ich würde mich wirklich drüber freuen, dass wir da mal ein bisschen mehr so einen Workflow hinkriegen. Das wäre gigantisch. Danke euch. So, jetzt bin ich wieder Moderator. Wir gehen jetzt zu Baden-Württemberg. Mag Baden-Württemberg was sagen oder soll ich das vortragen? Okay, kurz. Die Mahnwache wird dort, Thomas de Maizière wird in Stuttgart sein, da wird es eine Demo geben, das weiß ich von den Stuttgartern. Als in den letzten Tagen ist Baden-Württemberg extrem gut vorgekommen, mit dem Kirchentag kritisiert, Dieter Martin gemacht hat, der dortige 1V, der hat es also nicht draufgebasht, sondern halt gesagt, warum und weshalb, und es kam sowohl in der Welt im Fokus etc. pp. Vor. Dann nochmal ein Dankeschön an Baden-Württemberg, das habe ich halt mitbekommen. Mit der Option, dass nächstes Jahr Wahlen sind, ist das ein guter Voraussicht. Auch da habe ich gesehen, in der Social Media fahren sie jetzt die Freifunk-Kampagne wieder hoch. Sie haben es geschafft, 300 Points hinzukriegen. Das war ihr Ziel in Stuttgart und das war aus meiner Sicht sehr positiv. Gibt es Fragen zu Baden-Württemberg? Aber die kann ich eigentlich nicht beantworten. Nein. Bayern, mag da jemand was vortragen? Gut, tut Dinge. Berlin, war ich selber jetzt letzte Woche da, die sind extrem aktiv. Also wenn du in ein Crew-Treffen hingehst, TTIP-Veranstaltung war da vom Deutschen Kulturrat, was der Bruno mitgemacht hat. Davor war noch eine Demo, wo ich war, auch in Berlin zu VDS, glaube ich. Da war die Besucherzahl weniger gut. Ansonsten sollten wir aus meiner Sicht auch versuchen, Berlin Aktion zu machen, weil dort die Presse ist und es ist wesentlich einfacher, in Berlin was zu machen, als wenn wir woanders machen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Aktion heißt, ob wir jetzt Nacktscanner machen oder sonst was. Wir müssen mal wieder ein paar Aktionen machen. Danke. Brandenburg möge kommen. Ja, steht im Grunde eigentlich alles im Pad, leider nichts Neues. Wird demnächst jetzt den Landesparteitag geben mit Neuwahl des Landesvorstandes und ja, wir sind gespannt der Dinge, die da folgen. Ich werde versuchen zu kommen, aber es wird, ich weiß es noch nicht. So, Bremen tut Dinge, ist Kanada. Hamburg, ja, Mumble und Hamburg tut Dinge. Schnappi hat heute Urlaub, ist, glaube ich, in Stuttgart, soweit ich weiß, beim Kirchenpartei, was er da macht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er Urlaub. Hessen weiß ich, dass die FSA-Demo in Frankfurt war, die war mit einem Bündnispartner und sie haben, was ich eine geile Aktion fand, war vor Kassel vom SPD-Nordhessischen Bezirksparteitag, haben die eine Demo gemacht, und zwar haben sie dann VDS-Infobroschüren verteilt, so dass die jeweiligen Mitglieder der SPD informiert worden sind. War eine geile Aktion. Auf jeden Fall ist resultiert, dass Nordhessen sich gegen VDS ausgesprochen hat. Ob das jetzt was mit uns zu tun hat, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall haben sie sich dagegen ausgesprochen. Und das war für mich persönlich ein Weg, wie man machen gehen kann, außerhalb unserer Blase rausgehen. Gerade die SPD ist uns diesbezüglich nah, und dann kann man halt auch politisch was bewegen. Wenn ich sage, eine Demo von einer SPD-Bezirksparteitag oder von SPD-LPT, heißt nicht, dass ihr da irgendwie böse seid. Sollt einfach nur sachlich informieren. MV, er möge selbst vortragen. Ja, guten Abend, ich bin mal wieder da. Wir waren ja in letzter Zeit hier weniger vertreten. Bei uns ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Die Greifswalder Bürgermeisterwahl hat es tatsächlich geschafft, die Bündniskandidaten, wo die Piraten, die SPD, Linke und Grüne zusammen einen Grünen als Gegenkandidaten zur jahrelangen CDU-Herrschaft in Merkels Wahlkreis aufgestellt hat es tatsächlich geschafft, diesen Gegenkandidaten mit 15 Stimmen Vorsprung zum Oberbürgermeister wählen zu lassen. Und das ist schon ein ziemlich guter Erfolg, weil es gab auch ein paar lustige Aktionen mit dem Bürgermeister, der recht jung und aufgeschlossen ist. Mit am meisten Medienecho und Echo auch in der Bevölkerung hat gefunden dieses eine Aktion, wo wir uns abends auf den Marktplatz gestellt haben mit einem Beamer. Die Leute, die halt durch die Bass gebummelt sind, die Nachtschwärmer, konnten gegen den Bürgermeisterkandidaten FIFA zocken auf einer Playstation oder so. Und es war eine ganz gesellige Runde, ganz lustig und hat eine Menge Eindruck gemacht. Und ich denke, solche Aktionen haben letztendlich dafür gesorgt, dass die Wahl eben knapp zwar, aber eben auch gewonnen wurde. Ja, ansonsten hatten wir in MV eine Zukunftskonferenz. Die war ziemlich anstrengend und allumfassend, weil wir sind ganz schön weniger Aktive hier in MV, und es herrscht so eine Mischung aus Lethargie und Verzweiflung und dann doch wieder sich aufrappeln, und so eine Geschichten wie eben in Greifswald machen dann wieder doch Mut. Naja, jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir doch wohl an den Landtagswahlen teilnehmen. Schließlich haben wir ein paar vernünftige Ideen. Wir haben ein erstes Konzept erstellt dafür, einen groben Rahmenzeitplan. Wir haben jede Menge Geld dafür und kaum aktive Piraten. Und das Brisante daran ist, dass unser Landtagswahlkampf im nächsten Jahr zwei Wochen vor den Berliner Landtagswahlen stattfindet. Und ich denke, dort wird es ein bisschen Kooperation geben müssen. Denn wenn wir, ich sag mal, wirklich entweder eine peinliche Aktion abliefern oder sang- und klanglos untergehen, dann wird sich das auch auf die Berliner durchschlagen, oder andersrum, wenn wir einen Achtungserfolg gewinnen, gibt das vielleicht auch Berlin nochmal einen Push. Ich denke, da werden wir uns ein bisschen koordinieren müssen, vielleicht ja auch über den Bund. Ansonsten habe ich noch mal eine Anfrage an alle LVs, das kam jetzt diese Woche rein, von zwei Mitgliedern, die relativ viel auf mittelgroßen und kleinen Festivals hier in MV unterwegs sind. Jetzt beginnt wieder der Festivalsommer. Und dort ist es üblich, dass auf den Wegen zum Festival tatsächlich politische Parteien, aber auch NGOs sehr aktiv sind und die Festivalbesucher nochmal ein bisschen einnorden können in eine bestimmte Richtung. Und dass die Anfrage von denen war, ob es in anderen Landesverbänden Material dazu gibt, wie man zum Beispiel das Thema Urheberrecht und Künstlerentlohnung dort den Festivalbesuchern eben mit auf den Weg geben kann. Wenn jemand was hat, dann kann er das gerne an Piraten MV, also Vorstand@piratenmv.de schicken. Dazu habe ich, also ich, wir haben, also ich weiß, dass wir in der Vergangenheit habe ich solche Festivals unterstützt in anderen Gremien und das waren meistens volle Erfolge. Also ich kann dir nur anraten, damit zu machen, weil meistens kostet das nicht viel in solchen Festivals und du hast Unmengen von Leuten, die eher unser Zielpublikum sind. Also kommt aufs Festival an, aber grundsätzlich. Ja, genau, das war ja die Idee dahinter. Jetzt kommt Niedersachsen. Niedersachsen möge sprechen. Thomas hat sich abgemeldet. Ist jemand anders da? Jürgen? Okay. Steht dann alles im Bett. Jürgen, man hört dich nicht. Ich gehe mal weiter. Saarland? Kann man mich jetzt hören? Jetzt kann man dich hören, bitte. Kurz und knapp steht alles. Aber ich habe eine ganz schlechte Verbindung. Ich bin nicht zu Hause. Wir haben den LPT am Sonntag, 7.6. in Ludwigshafen. Dort gibt es Vorstandswahlen, also wird ein neuer Vorstand gewählt. Außerdem werden dort die Meilensteine, wenn es funktioniert, für den Landes, für die Landtagswahl nächstes Jahr zementiert. Dann gibt es die FSA-Demo in Mainz am 4.7. nochmal darauf hinweisen und jede Menge Wahlkampfvorbereitungen für, ja, für die Landtagswahlen, wo jetzt die AVs in den, also die Kandidaten laufen, wo wir uns überlegen, wann wir die Listenkandidaten wählen. Wir werden es diesmal nicht ganz so früh machen, entgegen aller anderen Sachen, weil wir einfach nicht möchten, dass die Leute verbrannt werden. Das ist einfach jetzt mal ein Versuch. Wir haben einfach zur Bundeswahl gemerkt, dass im Endspurt, es kommt eigentlich auf die letzten 2-3 Wochen an, dass da ganz viele Leute ausgepowert waren und das hat auch finanzielle Gründe stellenweise sogar, dass sie ihr Geld schon vorher alles ausgegeben hatten und einfach dann, wann es wichtig würde, waren die Leute nicht da. Das einfach nur mal als Info hier, wenn man was anderes hört. Ja, wir setzen uns damit unter Druck, dass wir die Stimmen, dass wir müssen ja sammeln, dass wir das in einer relativ kurzen Zeit machen. Aber wir haben gesagt, wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir auch nicht zur Landtagswahl antreten. Das war's aus Rheinland-Pfalz. Ich habe nur eine Frage. Habt ihr euch mit Baden-Württemberg mittlerweile jetzt vernetzt? Mehrfach. Nicht nur mit Baden-Württemberg, auch mit Sachsen-Anhalt, auch mit euch in Hessen. Ja, wir sind da nur, habe mich da ganz weit aus dem Fenster gelehnt mittlerweile, was den Bund betrifft. Deswegen war ich heute auch ein bisschen sauer, aber ich habe weder auf Twitter noch auf Facebook noch sonst irgendwas gesagt, habe auch keinen angeschrieben. Aber vielleicht können wir gleich nach der Sitzung da nochmal was zu sagen. Ja, wir können gerne danach noch drüber reden. Ja. Ich habe genug DMs bekommen heute zu dem Thema. Gut, Sachsen weiß ich, ist Sachsen jemand da? Wohl nicht, aber ich weiß, dass Sachsen momentan in Chemnitz, die haben dort ebenfalls diese Hanfgeschichte gemacht und haben dort Stress mit der Polizei. Auch da kann es so eine Klage kommen. Ich habe denen ebenfalls die Hilfe angeboten von unseren Justizianen und auch auf Stuttgart verwiesen, dass da ebenfalls Stress gab mit der Polizei und eventuellerweise kann man das ebenfalls ähnlich wie Stuttgart ausschlachten. Und das wäre nicht schlecht. Sachsen-Anhalt kommt dann, da war LPT am Wochenende, AV glaube ich. Und was sonst da noch passiert, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Wenn denn jemand weiß, bitte eintragen. Schleswig-Holstein? Ist da die Kathi da? Nee, okay. Weiß ich gerade nicht, was passiert. Ist jemand, den ich kenne aus Schleswig-Holstein? Nein, oder? Nein, gut. Dann kommen die Urheber, die Themenbeauftragte. Möge bitte, ist der Bruno da? Ist der Sven da? Wo ist der Sven? Sven, was passiert in Schleswig-Holstein? Nee, ist ja nicht. Gut, ist egal. Ja, Urheberrecht habe ich ja gesagt, da war ja der Deutsche Kulturrat eine Geschichte zu TTIP, wo er was gemacht hat. Das war relativ gut. Das war aus der Sichtweise der Kultur und der Deutsche Kulturrat mit ungefähr 248 also Verein, BIs oder was auch immer da genau drin ist, hat sich definitiv gegen TTIP ausgesprochen und kämpft auch dagegen. Und das war schon interessant, aus der Sicht der Kultur, das mal zuzuhören, war interessant. Kann ich also nur jedem empfehlen. Wir haben auch Koryphäen in Berlin, die in diesem Bereich da arbeiten. Und ich kann das halt jedem empfehlen, wenn er das mal aus der Sicht der Kultur sehen will. Ob das jetzt alles aus unserer Sicht immer positiv ist, haben wir dahingestellt, aber ich fand es positiv. So, Sozialpolitik. Gernot, bist du da? Ja, schön. Ja, ich sehe dich. Bitte. Hallo. Dann hört er mich? Mach mal. Hört er mich? Einwandfrei. Super. Einwandfrei. Ja, schönen guten Abend. Ich habe mal ganz kurz hier nochmal rechts im Pet-Chat was gepostet, und zwar diese Tagung in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es jetzt eine Zusammenfassung auf YouTube. Ich kann das nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Alle Beiträge sind auf YouTube gepostet worden. Es war eine sehr interessante Veranstaltung, nur das am Rande. Zur Sozialpolitik gibt es zwei Termine, und zwar treffen wir uns am kommenden Freitag am 5.6. um 20 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung, und zwar das Thema wird sein Wohlfahrtsmafia bei den Tafeln. Da gab es auf der Mailingliste bei den Sozialpiraten schon eine kontroverse Diskussion, und das ist ein Thema, was wir mal besprechen wollen an diesem Freitagabend. Dann die reguläre Sozialpiraten-Mumble-Sitzung findet am 14.6. statt um 20 Uhr. Und dann gibt es noch eine wichtige Information. Ich hatte ja erzählt, dass der Netzwerkrat Grundeinkommen eine überparteiliche BGE-Veranstaltung organisieren wollte am 18.6. in Berlin. Die findet leider nicht statt, und zwar aus dem Grunde heraus, dass es keine positiven Rückmeldungen von Parlamentariern gab, die im Bundestag sitzen. Der Netzwerkrat hatte gehofft, dass die Linken da kräftig mitmischen werden. Aber das Problem, was sie zurzeit haben, am kommenden Samstag am kommenden Wochenende findet da ein Parteitag statt, und möglicherweise wird es da einen Richtungsstreit geben, wenn Gysi nicht mehr kandidiert für einen Vorstandsposten. Und da wird es also darum gehen, ob das Grundeinkommen-Thema von Katja Kipping bei den Linken weiter Bestand haben soll, oder wenn Frau Wagenknecht durchsetzt, Recht auf Arbeit, eben, dass dies dann mehr in den Vordergrund der Linken gestellt wird. Also das muss man erstmal abwarten, und deswegen haben sie sich bereit erklärt, da mitzumachen an dieser Veranstaltung, und ohne den Linken wäre das nicht sinnvoll gewesen. Und wie gesagt, es gab keine Rückmeldung, und deswegen findet diese Veranstaltung nicht statt. Und das war dann auch, was ich zur Sozialpolitik sagen wollte. Dankeschön, wenn noch Fragen sind, beantworte ich die gerne. Ich habe eine Bitte, bei ab 109 kannst du das mit dem Richtungsstreit aufschreiben unter Linke. Ach so, nach oben, ja, ganz gerne, ja. Dass wir das als Information zu den Linken haben, dass da ein BPT ist und sowas. Dass wir das nicht nochmal suchen, wenn ich mal ganz sexy. Danke dir. Danke. Ist der Wolf-Dieter Trainer da? Gut, dann tut er Dinge. Bernd, hast du was im Bereich Umwelt gemacht? Tut er auch Dinge. Energiepolitik, Michael, bist du da oder bist du jetzt in einer anderen Sitzung? Okay, steht da alles drin? Landwirtschaft, Hekate, bist du da? Gut, tut auch Dinge. Captain Leto tut auch Dinge, das weiß ich. Kultur und Medien, da war ich letzte Woche in Berlin. Die hatten einen gigantischen TTIP-Vortrag, kann ich nur empfehlen, sie einmal einzuladen. Datenschutz, Patrick wird nicht da sein. Jens, bitte, NSA-Skandal. Ich bin da. Wer war ich bin da? Patrick. Oh, hi Patrick, sorry, ja, dann erzähl. Entschuldigung. Ja, gerne. Also ich habe es gerade ins Pad gepastet. Ich war jetzt diese Woche erstmal hier in Schleswig-Holstein damit beschäftigt, hier auf den SPD-Bundesvize und unseren Landesvorsitzenden Ralf Stegner zu antworten, der in einem Interview letzte Woche sozusagen den unsinnigen Vorschlag gemacht hat zur Vorratsdatenspeicherung. Man könne das Gesetz einfach befristen und der Parteikonvent könne einfach so ein bisschen über das Machbare hinausgehen in seinen Forderungen. Das heißt, die SPD arbeitet gerade systematisch daran, den Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung in ihrer Basis da zu brechen. Die Basis hat es aber geschafft, dass es immerhin eine Abstimmung geben wird. Und zwar auf dem SPD-Parteikonvent am 20. Juni in Berlin. Der ist nicht öffentlich, aber es wird eine Freie Stadt Angst Kundgebung davor geben. Und im AK-Vorrat versuchen wir auch die Adressen der Delegierten herauszukriegen, um ein Informationsblatt an die zu verteilen. Der SPD-Bundesvorstand hat so ein Propaganda-Faltblatt zum Thema Vorratsdatenspeicherung rausgegeben, was wir im AK-Vorrat auch schon kommentiert und widerlegt haben. Das wird auch nochmal verteilt und gespreadet werden. Außerdem laufen halt hier wöchentlich FSA-Demos. Zuletzt war ich bei der in Hamburg, habe da auch bei der Moderation mitgeholfen. Wir haben dann auch eine in Kiel in zwei Wochen hier bei uns. Ich kann euch ja nochmal den Link angeben, was dann in eurer Nähe läuft. Und dann kann ich noch durchgeben den Zeitplan für die Behandlung des Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung. Da ist nämlich geplant, dass am 9. Juni dieser Gesetzentwurf von den Fraktionen direkt in den Bundestag eingebracht werden soll. Dann soll schon am 11. oder 12. Juni die erste Lesung im Bundestag sein. Am 17. Juni Ausschussberatung, wahrscheinlich mit öffentlicher Anhörung. Und am 2. oder 3. Juli schon Beschluss des Gesetzes im Bundestag. Das wird dann so weitergehen, dass dann der Bundesrat sich noch äußern muss, ist aber nur ein Einspruchsgesetz. Und dass vermutlich der Bundespräsident das auch durchwinken will, obwohl wir ihn wahrscheinlich natürlich schreiben werden, das ist europarechtswidrig und so weiter. Und dann muss man eben mit Verfassungsbeschwerde ran. Okay. Es gibt zu der Verfassungsbeschwerde, gibt es unterstützende LVs, die dich gerne unterstützen würden. Einmal Baden-Württemberg hat bei mir angefragt, dann habe ich das unseren Justiziaren, also Malte. Das wäre super schön, wenn wir uns da irgendwie alle zusammentun würden, zum einen. Zum anderen gibt es manche Piraten, die jetzt, also der Volker Berghau zum Beispiel hat von SPD-Bezirksparteitag VDS-Info-Materialien rausgegeben. Eventuellerweise, dass wir mit einem AK-Vorrat oder als Piratenaktion oder was weiß ich, was für eine Aktion vor dem SPD-Parteitag genau das Gleiche machen. Dass wir unsere Infomaterialien davor denen verteilen würden, würde ich mich drüber freuen, wenn wir das irgendwie koordinieren könnten mit einem AK-Vorrat und mit dem mit der FSA-Organisation. Also, dass wir das da so eine gemeinsame Aktion vor der SPD machen würden, könnten. Was hältst du davon? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also, diese Kundgebung vor dem Konvent ist ja angemeldet von Digital Courage und es wäre natürlich auf jeden Fall wichtig, dass die Piraten da halt stark auch vertreten sind. Und natürlich kann man dann auch Infos verteilen und so weiter. Wobei es sinnvoll wäre, den Flyer vom AK-Vorrat zu unterstützen, weil natürlich auch die Delegierten sinnvollerweise eher was annehmen werden von der NGO, als jetzt, wenn da irgendwie Piratenfett drauf gedruckt ist. Aber da mitzuhelfen, vor Ort zu sein, da kann man natürlich auch Fahnen zeigen und Präsenz zeigen und dann aber den NGO-Flyer mit zu verteilen helfen und so weiter, das wird natürlich definitiv Sinn machen. Ich werde mich jetzt nicht über Kleinigkeiten mit dir diskutieren, sonst dauert das noch bis übermorgen. Ich habe keine Schmerzen mit, ob wir jetzt AK-Vorrat oder Piratenpartei-Flyer oder sonst was der Inhalt ist mir ganz wichtig. Sollten wir irgendwie miteinander kommunizieren, dass wir das hinkriegen. Also ich bin da zuversichtlich und danke dir, dass du dir den Arsch auseinanderreißt. Ja, jetzt geht's ums Ganze, ne? Ja. Gibt es Fragen zu Patrick? Bitte sehr. Okay. Patrick, wenn du Zeit hast, bei 2:42 die Termine da nochmal eintragen, haben wir vergessen einzutragen, die du genannt hast, wenn es geht, gehen würde. Wäre super lieb, danke dir. Ja, gern. Dann kommt Jens zum NSA. Hallo, stopp. Irgendwie funktionierte mein Client nicht. Ja, ich hätte durchaus noch kurz was zu Patrick, wenn ich darf. Ja, dann schieß los. Ja, wie du weißt, habe ich ja vor 2 Tagen angefangen, mit jemandem zusammen auch in die Richtung zu gucken, was wir auch kampagnenmäßig nicht nur vom Parteikonvent, sondern gesamt machen können, um dagegen halt auch noch Stimmung aufzubauen, auch vor der Bundestagsabstimmung. Und ich jetzt auch Kontakt quasi zu NGOs aufnehmen wollte. Von daher ist das jetzt natürlich ein super Fundstück, oder was heißt Fundstück, aber dass Patrick da eh schon, oder dass die schon so viel machen. Soll er sich dann an dich wenden? Willst du das weitermachen, oder? Was meinst du da jetzt konkret, Sven? Na, ich habe auch, schon angefangen. Du bist darauf an. Schon angefangen zu gucken mit einem zusammen, was wir denn alles machen können, und wollte hier sogar auch aufrufen, wenn noch Ideen sind für Aktionen, die wir auch nicht nur vor dem SPD-Parteikonvent, sondern auch im ganzen Zuge bis zur Bundestagsabstimmung oder zweite, dritte Lesung, das ist ja Anfang Juli dann, ne? Was man halt machen kann und auch in den sozialen Medien und Social Media Bilder vorbereiten, aber da dann halt mal auch mit den NGOs sprechen, ob man nicht gemeinsam Social Media Bilder entwickeln möchte, dass man dann wirklich eine große Kampagne mit allen Kräften vertritt. Ja, da wollte ich dann halt auch mit AK Vorrat durchaus Kontakt aufnehmen. Vielleicht sollten wir da mal sprechen. Oder Christos, das wäre die Frage an Christos. Kannst du das gerne weiter bedienen? Also, mach du mal, Christos. Nee, mach du. Passt, mach. Also, Verbindung zum AK-Vorrat kann ich herstellen, aber auch Katar ist auch AK-Vorrat aktiv, überlegt oder hat gerade dort vorgeschlagen auf der Mailingliste, sozusagen nochmal einen Argumente-Flyer irgendwie da zu machen. Social Media ist meines Wissens jetzt noch nicht geplant, aber ich fände das total super, wenn ihr das weiter planen würdet. Und zwar unabhängig auch von dem, was vielleicht anderswo geplant ist, weil du sagst zu Recht, die SPD-Geschichte sollte mal ein bisschen neutraler gestalten, aber allgemein in der Öffentlichkeit die Vorratsdatenspeicherung zu begleiten und darauf aufmerksam zu machen und den öffentlichen Protest dagegen zu organisieren, das wäre natürlich was, was man definitiv auch als Piratenpartei machen sollte und mobilisieren sollte. Deswegen fände ich das super, wenn ihr das da weiter planen und überlegen könntet. Ansonsten, wenn es irgendwie eine Anfrage gibt oder so, leite ich die natürlich auch gerne weiter. Aber da gibt es im Moment noch keine Planung. Okay, danke. Erstmal soweit. Ich würde dann vielleicht mal morgen einfach auf dich zukommen. Was hältst du davon? Gern. Sven, ich habe dir die Flyer zugeschickt, die es gab in Kassel. Die kann man übernehmen, die kann man auch für andere Sachen übernehmen. Also mit der Kampagne, dass wir verstärkt weiterarbeiten. Also wie gesagt, Digitalkurat ist sicherlich interessiert dran, soweit ich weiß. Die sind auch von zugekommen und haben um Unterstützung bei ihrer FSA-Geschichte mich angesprochen oder den Kusch. Und auch AK-Vorrat haben wir eigentlich gute Verbindung. Also das sehe ich eigentlich weniger Probleme. Ebenfalls bei CCC gibt es verschiedene Möglichkeiten, da was zusammen hinzukriegen. Apropos was zusammen hinkriegen, am 6.6. findet in Köln übrigens ein Snowden zum Zweijährigen, eine Geburtstagsparty, fällt mir gerade so ein. Wer da nach Köln will, soll es machen. Ist denn da bundesmäßig was geplant zu diesem Tag, weil es natürlich schon ein wichtiger Tag, sich Snowdens Enthüllung und so weiter? Ich gehe von aus, dass wir von der Webseite was machen werden. Und die Presse, eventuellerweise auch eine Pressemitteilung. Okay. Und jetzt vielleicht dann noch einen kleinen Werbeblock an der Stelle. Wenn in Elfhaus schon was läuft, um die Vorratsdatenspeicherung noch so ein bisschen zu torpedieren oder naja, verhindern, sehen wir dann, wäre es auch gut, wenn irgendwie der Input kommen könnte. Nicht, dass dann irgendwie doppelt gearbeitet wird. Das finde ich mal schade. Gut. Gibt es Fragen zu unserem Kernthema VDS? Ich hätte noch eine Frage. Was wären die Kommunikationstermine? Wir haben jetzt die Termine, wenn Sachen stattfinden. Wenn wir ja Aktionen bei unterschiedlichen dieser Termine haben wollten, müssten wir auch schon bald dazu aufrufen. Weil es ist ja alles nicht mehr so lange hin. Wann wird das festgelegt, entschieden? Gibt es da eine Arbeitssitzung? Danny, nein, gibt es noch nicht. Das ist erstmal in einem Pad soweit gesammelt worden. Ich wollte auch erstmal nochmal abklopfen, was vielleicht schon irgendwie NGOs schon planen, dass man nicht alles unbedingt selber erfindet. Da bin ich aber noch nicht zugekommen. Und ich weiß, ja, die Zeit ist knapp. Aber ich kann dir deine Frage nicht besser beantworten gerade. Check mal das Pad, bitte. So, gibt es noch Fragen zu VDS? Oder zu Daten allgemein? Nein? Okay. Dann kommen wir zu NSA. Jens. Ja, hallo. Ich habe ein paar Punkte jetzt ins Pad reinkopiert, ne? Also einmal die aktuellen Planungen vom Ausschuss. Der Christoph wird ja schon kennen. Habe ich den Link reingesetzt, wo man die immer sehen kann. Und da sehen wir halt ziemlich volles Programm. 11. Juni, 12. Juni, 17. Juni, 18. Juni, 2. Juli. Und am Juli dürfen wir an den Herrn Pofalla dort in dem Ausschuss begrüßen. Ja? Ich muss noch mal was dazu sagen, zu den Protokollen. Da hat ja auch irgendwie ein paar Diskussionen und Reaktionen gegeben. Die Protokolle, die WikiLeaks da veröffentlicht hat, die waren eben vorher in der Form schriftlich nicht öffentlich. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir diese Protokolle jetzt zukünftig immer in Originalform bekommen werden. Ja? Ist auch im Übrigen so, der Patrick Jensburg hatte das, glaube ich, letztes Jahr, als diese Veranstaltung war vom FIF, also von diesem Verein Informatiker für Frieden und Freiheit in der Gesellschaft, ja, da haben sie noch in Berlin so eine Veranstaltung gemacht mit Konstanze Kurz vom CCC und diesen ganzen Leuten da aus Berlin. Ich war ja leider nicht da, aber da war der Sensburg war ja da und Sensburg hat da ja einen Vortrag gehalten, den hatten die dann gefragt und der hat dann gemeint, ja klar, die Protokolle, die werden natürlich veröffentlicht. Und das war wohl ein bisschen ein Missverständnis. Er meinte halt, dass Zusammenfassungen veröffentlicht werden. Aber jedenfalls offenbar wird es jetzt wohl so sein, dass WikiLeaks die jetzt veröffentlicht. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz gute Sache ist, weil wir dann alle auch wortwörtlich wissen, was zum Beispiel Herr Pofalla da gesagt hat. Ja. Und das kann man wunderbar halt verlinken. Also WikiLeaks hat ja jetzt auf der Webseite so ein Tool eingerichtet, wo man halt in den Dokumenten, die kann man sich als HTML anzeigen lassen, dann kann man dort halt Passagen gelb markieren und dann gibt es da drauf halt den Hyperlink und den kann man dann im Social Media wunderbar verteilen. Und ich kann nur alle Leute dazu ermuntern, davon Gebrauch zu machen, sich die Protokolle durchzulesen und alle Ungereimtheiten eben zu twittern oder auf Facebook zu posten, um immer mehr Menschen darauf hinzuweisen, was dort eigentlich passiert oder was vielleicht auch nicht passiert. Dann habe ich noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Snowden hat einen Preis gewonnen in Norwegen, so einen Journalistenpreis. Dann läuft gerade jetzt zur Stunde eine Q&A mit Edward Snowden. Da habe ich einen Link reingepostet. Man kann sich da auch per Twitter beteiligen. Muss man mal auf den Link draufgehen in Zeile 258. Und dann ist da noch, genau, dann habe ich noch in Zeile 264 was gepostet und zwar am 7. Juni. Wird eine ganz interessante Veranstaltung stattfinden im HKW-Haus in Berlin, wo es darum gehen wird, Überwachungsstaat, Geheimdienste und Demokratie, wie passt das zusammen, wo sind da die Probleme? Das ist vielleicht für einige Leute eine interessante Veranstaltung. Dann hatte, glaube ich, Christoph hier noch was reingepostet. Am 5.6. haben wir 2 Jahre NSA-Skandal. Das sind halt, also es ist richtig, die Daten, die stimmen. Ja. Ich erinnere mich auch, dass das vor 2 Jahren so war, als diese Affäre losging. Soweit, das war's von meiner Seite. Gibt's Fragen? Jetzt fliege ich raus. Christoph rausgeflogen, oder? Sieht so aus. Sorry, ich bin rausgeflogen. Gab's noch Fragen zu Jens? Nee, gab's nicht. Okay. Dann kommt Michael, ist er da? Nee, tut Dinge. Der Michael ist entschuldigt, aus persönlichen Gründen. Der ist nicht da. Auch die nächste Zeit ist er entschuldigt. Daniel Wagner zu Freie Netze, also Freifunk. Wäre schön, wenn man ihn für nächstes Mal bitte einlädt, auch wenn ich nicht da bin, dass er kommt. Björn? Da steht, Kurdewitz will noch ein Fass aufmachen. Dann soll er machen, bitte. grüßt euch. Also das ist so ein Ding, das würde ich auch eigentlich ganz gerne mal in die Bufo-Sprechstunde dann weitertragen. Es geht einfach um Folgendes. Also wir hatten ja auch gesagt, wir wollen irgendwie in diesem geopolitischen, also internationalen Bereich irgendwie mehr mitmischen. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? Ich würde einfach gerne mal das erste Fass irgendwie aufmachen, ne? So, deswegen habe ich das geschrieben. Also wenn ihr euch diesen internationalen Bereich mal anschaut, ja, dann fällt euch ja auf, da gibt es so alle möglichen Player, keine Ahnung wie viele Länder, und es gibt im Augenblick einfach ein grundsätzliches Problem. Vielleicht ganz kurz ausgeholt, ihr erinnert euch vielleicht an diesen Artikel im Time Magazine, die mächtigsten Menschen der Welt. Da war dann irgendwie auf Platz 1 der Herr Obama und dann auf Platz 2 und 3 waren, glaube ich, Merkel und Putin oder so. Ja? So, und das Problem ist jetzt erstmal, dass da zwischen dem ersten Platz und dem zweiten und dritten Platz halt mindestens eine Länge Abstand liegt, was die Macht auf diesem, einfach geopolitisch betrachtet, auf diesem Planeten angeht. Ja. Das Problem ergibt sich einfach daraus, übrigens dieser Unterschied wird auch mit jedem Tag noch ein Stück größer, und wir kriegen jetzt einfach folgendes Problem. Ja. Es ist dann aktuell so, die Zahlen sind jetzt so ein bisschen, naja, aus der Luft gegriffen, das ist nur mal zur Veranschaulichung. Wir haben zurzeit so ein Problem, dass zum Beispiel das vom Amt des amerikanischen Präsidenten aus und dem, was darunter so kommt, sagen wir mal 20% der Macht auf diesem Planeten ausgeübt wird. Ja, das ist jetzt mal einfach so eine Zahl irgendwie. Das Problem ist aber, dass dieser Mensch oder diese Regierung nur von 4% der Bürger dieses Planeten, das sind nämlich die Amerikaner dann, gewählt wird. Ja, so, und da kommen wir jetzt in ein Problem mit der demokratischen Legitimierung dieser Macht. Hallo. Cool. Was hat das hier mit der Folgefunde zu tun? Entschuldigung, ich spreche ein neues Thema an. Wir sind bei Außen- und Sicherheitspolitik. Außen- und Sicherheitspolitik, das ist hier für die Beauftragung. Wenn du thematisch irgendwas zu Außen- und Sicherheitspolitik sagen möchtest, die AG Außen- und Sicherheitspolitik trifft sich einmal oder alle 2 Wochen. Da könntest du darüber diskutieren. Aber ich weiß nicht, wie wir das jetzt lösen können. Nein, ich will ein neues Thema irgendwo hier hinstellen, dass das nicht unbedingt nur die Dimension dieser AG betrifft. Sorry, sehe ich anders. Hier wird Außen- und Sicherheitspolitik als solches da vorgetragen. Da soll was vorgetragen werden über das, was die Außen- und Sicherheitsthemenbeauftragte macht. Ich möchte jetzt keine, was zwischen Platz 1 und Platz 3 ist. Sorry, Leute. Entschuldigung, also, du müsstest mich, wenn dann, schon fertig werden lassen. Nee, möchte zweitens, ich aber nicht. Nein, zweitens möchte ist ich das nicht. Zweitens ist das eine Analyse. Und wir haben hier in diesem Pad keine Ahnung, wie viele Analysen drin. Würdest du bitte jetzt aufhören? Danke, wir gehen dann weiter. Das Herzlichen ist so Dank. Arm, Junge. Ja, du kannst mich beschimpfen, wie du möchtest, aber das ist hier eine Folgefunde und keine, ich muss mir jetzt irgendwelche Rankings anhören. Hier sind Leute da, die sich die Informationen der Politik hier anhören wollen, ja, und nicht, was man in einer AG-Besprechung tätigen kann. Danke sehr. Gibt es noch irgendetwas zur Außen- und Sicherheitspolitik, die in der AG passiert, zu sagen? Gut. Danke. So, jetzt gibt es die Koordinationskonferenz. Da steht es da drauf. Die auch mal besuchen. Da kann man sowas sicherlich auch diskutieren. Oder auch nicht. Gibt es noch Fragen, die wir hier noch im Abschluss machen können? Keine Frage, nur der Hinweis darauf, weil weiter oben, also ich bin ja gerade erst dazugekommen auf dem anderen Mumble, das Thema, was für Themen machen die anderen Parteien, habe ich jetzt noch bei den Linken dazu geschrieben, dass sie auch das Thema fahrscheinloser ÖPNV hier bei uns in Hannover vorantreiben werden und machen demnächst hier eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Also das scheint wirklich etwas zu sein, wenn wir da nicht aufpassen, dann werden die uns dieses Thema auch noch wegnehmen. Ja. Deshalb habe ich es heute eingeführt. Das war auch der Gedanke von mir. Wenn wir nicht aufpassen und wenn wir uns nur mit uns selber beschäftigen, dann haben wir das Problem, genau das, dass das passiert. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit uns selber und wir vergessen und verlernen zu analysieren, was die anderen machen. Wenn ich mir angucke, was die Linken hier machen da oben, dann denke ich mir, wir gehen einfach auf unser Programm und kopieren uns. Wenn ich mir angucke, was die FDP macht, genau das Gleiche. Und bei den Grünen brauche ich gar nicht zu erzählen, was ich davon halte. wir müssen aufpassen. Wir müssen unsere das, was wir eigentlich als Thema haben, immer wieder nach vorne bringen. Also wenn wir zu Freifunk halt was haben, nicht nur eine PM oder eine in den LVs, sondern wirklich öfters was raushauen, auch über die HPs. Nicht immer alles versuchen neu zu erfinden, sondern das, was wir eigentlich im Endeffekt schon haben, auch mal wieder rausholen. Mal als Bitte von mir. Der Patrick hat es super klasse rübergebracht. Meine Bitte ist, guckt euch das genau an, was der Patrick ab der 240 geschrieben hat, der Zeitplan zu VDS ab 243. Das ist enorm wichtig. Das heißt, 9. Juni Beschlusseinbringung in den Fraktionen, 11. und 12. erste Lesung im Bundestag, 17. Juni Beratung und Anhörung der zuständigen Ausschüsse, wahrscheinlich nur Rechtsausschuss. Und man lasse sich das bitte sehr auf der Zunge zergehen. Am 2. oder 3. Juli ist die zweite und dritte Vorlesung schon im Bundestag. Also da müssen die machen richtig straffen Plan. Das heißt, wir müssen da richtig Leute rausbringen mit Ackervorrat, mit allen anderen Möglichkeiten. Ansonsten haben wir VDS, ohne dass wir gerafft haben, dass sie da sind. Das ist eine Bitte. So, ja, das war eine Bitte. Habt ihr noch irgendwas selber, was ihr besprechen wollt, wo ihr der Meinung seid, wir müssen das jetzt hier besprechen? Okay, dann schließen wir die Sitzung. Ich sollte öfters Moderator machen. Schließen wir die Sitzung, wie spät haben wir es? Um 21.05 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.